Zwei Meister des E-Bow-Gitarrenspiels auf einer Aufnahme, Adrian Belew und Robert Fripp, beide bei King Crimson mit dem Stück Deception of Truth, eine Live-Aufnahme aus dem Jahre 1998. Als ich auf das Datum der folgenden Aufnahme schaute, wollte ich meinen Augen nicht trauen. 1973. Erstens klingt die Musik völlig zeitlos und des Weiteren muss Fripp einer der ersten E-Bows gehabt haben oder sich selbst einen gebaut haben, da der E-Bow erst 1974 rauskam. Hören wir bis zu den Nachrichten Robert Fripp und Brian Eno mit The Heavenly Music Corporation. Gleich gibt es eine weitere Stunde Klänge mit dem E-Bow.